1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitagnacht. Das heißt, wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch, egal zu welchem Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Ich würde mich gerne zusätzlich mit euch noch über ein anderes Thema unterhalten, über folgendes Thema. Mitte Dezember soll ein neues Gesetz im Bundestag verabschiedet werden, das die sogenannte Sodomie oder Zoophilie, also den Sex mit Tieren, unter Strafe stellt. Ein Verstoß soll mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Und dagegen hat sich jetzt Widerstand formiert. Es gibt in Deutschland ca. 100.000 Menschen, die Sex mit Tieren praktizieren und die gegen das neue Gesetz aufbegehren. In einem Taz-Interview sagt Michael Kiok, seines Zeichens Lobbyist für die Rechte der Zoophilen. Er sagt, es kann nicht sein, dass jede sexuelle Handlung von Menschen mit Tieren als artwidrig sanktioniert wird, ohne dass irgendein Schaden nachgewiesen werden muss. Ich möchte mich gerne mit euch über dieses neue Gesetz unterhalten. Seid ihr dafür? Findet ihr es überfällig und richtig, dass dieses Gesetz jetzt kommt, dass Sex mit Tieren generell und grundsätzlich verboten wird? Oder seid ihr der Auffassung, wie die zoophil veranlagten Menschen, dass das eine Frage der Toleranz ist und solange man dem Tier nicht schadet, dass das erlaubt bleiben sollte? Denn bisher war es erlaubt oder wurde nicht bestraft. Also, Freitemennacht und ich würde mich gerne mit euch darüber unterhalten. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anruf heute Nacht, Ali. Ali ist 22. Hallo Ali. Hallo Domian. Ali, weswegen rufst du an? Und zwar, Domian, ich bin momentan im Gefängnis und bin wegen Totschlags angeklagt. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Hab dich angerufen, damit du mir eventuell ein paar Tipps geben kannst, weil ich noch sehr an meiner Ex-Verlobten hänge. Ja. Die aber komplett den Kontakt mit mir abgebrochen hat und ich weiß eigentlich einfach nicht weiter. Ja, lass uns mal erstmal ein bisschen über dich sprechen. Du sitzt wegen Totschlags im Gefängnis. Wie lange schon und wie lange musst du noch? Ich sitze seit 7 Monaten in Untersuchungshaft jetzt. Und mein Prozess hat jetzt angefangen. Und Wie lange, das weiß man noch nicht. Das weiß man noch nicht. Was genau hast du getan? Ich bin von einer Party auf dem Weg nach Hause gewesen. Dann sind mir 3 Leute entgegengekommen. 3 russische Staatsbürger. Und habe mich dann mit denen in die Haare gekriegt und habe dann ein bisschen hart getroffen, so dass er dann mit seinem Hat denn den Streit angefangen? Ich war ein bisschen gekränkt, weil meine Verlobte mich verlassen hatte und ich ein bisschen Stress zu Hause hatte. Also ich habe mehrere Schicksalsschläge erlitten. Also du hast angefangen? Du hast angefangen, weil du in schlechter Stimmung warst? Nein, ich war nicht in schlechter Stimmung. Ich bin eigentlich meinen Weg gelaufen. Nur die sind dann hinter mir gewesen und haben mich dann blöd angepöbelt und der eine hat dann direkt eine Flasche kaputt gemacht. Sie sind auf mich zugekommen, sodass die Sache dann eskaliert ist und ich dann den einen dramatisch getroffen habe, sodass er dann sofort an der Stelle gestorben ist. Aber nochmal zu der Frage, wer wirklich angefangen hat. Die sind dir blöd gekommen. Was heißt denn das? Die haben die ganze Zeit auf Russisch mir Sprüche hinterhergeworfen. Ich bin an denen vorbeigelaufen, habe ein bisschen Musik gehört. Und dann habe ich die ganze Zeit irgendwelche Schimpfwörter gehört. Man kennt ja das ein oder andere Schimpfwort auf Russisch. Und dann habe ich mich, ich bin arabischer Abstammung, habe ich mich umgedreht und ich war sowieso schon gereizt. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt und dann hat der eine schon die Flasche kaputt gemacht. Die beiden vorderen Leute sind auf mich zugelaufen. Okay, aber du hättest natürlich auch einfach weitergehen können. Natürlich. Und sie ihre Sprüche sprechen lassen. klar. Und du warst in gereizter Stimmung, sagst du? Ich war schon in gereizter Stimmung und ja, habe einen Schicksalsschlag nach dem anderen erlitten. Und so, jetzt ist ein Mensch tot. Jetzt ist ein Mensch gestorben, ja. Bist du zum ersten Mal straffällig jetzt geworden? Ja, ich bin mal durch ein paar Jugendsünden strafrechtlich in Erscheinung getreten. Aber das ist jetzt meine erste richtige Sache. Hm. Was denkst du denn über das, was du da getan hast? Es war auf jeden Fall nicht richtig. Weil ich wusste mich ja auch zu wehren. Ich habe Kampfsport eine längere Zeit gemacht. Hm. Also von klein auf schon. Und ich wusste mich auch zu wehren. Nur das Problem ist halt, ich war in einer sehr, sehr schwierigen Situation und mir ging es sowieso schon nicht gut. Und ich bin halt eine Person, ich rede nicht mit Leuten über meine Probleme, sondern fress alles an mich rein. Ja, das sind immer so Erklärungen. Ich war in einer schlechten Situation, ich hatte große Probleme zu Hause. Das alles rechtfertigt ja nicht so eine Tat. Das erklärt vielleicht den psychologischen Hergang, aber moralisch ist das natürlich keine Rechtfertigung. Mhm. Wenn du jetzt über diesen Mann nachdenkst, was empfindest du dann? Ich empfinde Trauer. Weil ich weiß, dass durch mich ein Mensch ins Leben gekommen ist. Empfindest du tiefe Reue? Ja, ich bin halt sehr traurig darüber. Traurig und tiefe Reue ist nur ein Unterschied. Ja, ich denke immer so, es hätte auch mich treffen können. Die Leute haben berührt, warum macht denn die dritte Person eine Flasche? Ich habe mich ja in dem Sinne nur gewehrt. Ich wollte ihn ja nicht damit jemand umbringen oder so. Also, Würdest du in einer ähnlichen Situation, wie würdest du dich in einer ähnlichen Situation heute verhalten? Heute würde ich, glaube ich, einfach nur wegrennen. Mhm. Heute würde ich einfach nur wegrennen und mich gar nicht mehr umbringen. Ja, das entscheidend Schlimme, was da passiert ist, ist, dass du dich hast provozieren lassen von den Beschimpfungen, wenn es denn Beschimpfungen waren. Ja. Das war der Punkt. Wenn du da souverän gewesen wärst und wärst einfach weitergegangen, wäre die Sache wahrscheinlich nie passiert. Ja. Nur, ich wusste halt nicht in dem Moment, ich war sowieso schon bereit, habe mich umgedreht, habe dann nur gefragt, mit wem die gesprochen haben, dann kam wieder ein Schimpfwort und dann bin ich zwei Schritte auf die losgegangen und dann hat der eine schon die Flasche kaputt gemacht, zwei von denen sind mir entgegengekommen. Aber als du, das hast du ja schon dreimal erzählt mit der Flasche, als du den einen dann so geschlagen hattest, dass der gestorben ist, der ist vor Ort gestorben. Bitte? Der ist vor Ort, ne? Der ist dann da an dem Ort auch gestorben durch deinen Schlag. Der ist vor Ort gestorben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt so stark an der Halsschlagader getroffen habe oder ob er irgendwie beim Fall gestorben ist, aber auf jeden Fall ist er. Was haben denn dann die anderen beiden gemacht? Die waren ja auch noch da. Ja, die haben das ja nicht gesehen, dass er sofort ins Leben gekommen ist. Weil die waren ja auch ziemlich angetrunken, die drei. Und haben die denn weiter versucht, auf dich dann einzuschlagen? Ja, ja, ich habe mich ja noch beiden in die Haare bekommen, wo dann die gemerkt haben, dass ich mir nichts gefallen lasse, dass ich mich auch zu wehren weiß. Ist dann der eine immer einen Schritt zurückgegangen und hat dann immer halt versucht, von der Seite und von hinten auf mich loszugehen. Und der andere, ist dann von vorne die ganze Zeit auf mich losgegangen. Wie bist du denn zur Polizei gekommen? Bist du abgehauen erstmal? Ich bin erstmal abgehauen. Es gab mehrere Zeugen am Fenster. Und ich habe auch zu der Tatzeit telefoniert gehabt, zwei Minuten vorher, sodass dann die Polizei hab jetzt den Namen vergessen, es gibt immer so Maststäbe, die dann mehrere Telefonate, also nicht die Aufzeichnungen aufnehmen, sondern die können dann gucken, wer zu der Tatzeit telefoniert hat. Wie lange hat es denn gedauert, bis die Polizei dich gefasst hat? Nachdem ich mit meiner Verlobten wieder zusammengekommen bin. So eine Woche. Eine Woche. Das heißt, die haben dich gefasst, du hast dich nicht gestellt. Ich habe mich nicht gestellt, nein. Was denkst du darüber, dass du dich nicht gestellt hast? Ich habe mir professionelle Hilfe gesucht, bin dann auch zwischenzeitlich herzkrank geworden, sodass ich ins Krankenhaus gekommen bin. Und ich hatte auf jeden Fall die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl, aber es ist mir auch nicht bewusst geworden, dass der Typ gestorben ist, ne? Ja, aber also dass da was Heftiges passiert ist, hast du ja gemerkt. Warum hast du dich nicht freiwillig gestellt bei der Polizei? Weil ich hatte, glaube ich, Angst einfach davor. Also ein Fehler nach dem anderen ist da passiert. Ein Fehler nach dem anderen, aber denen, ich dachte ganz ehrlich, ich war mir am Anfang keiner bewusst. So, jetzt hast du gerade was, du wolltest mit mir sprechen über deine Freundin, deine Verlobte. Ja. Wie hat die reagiert, als die mitbekommen hat, was da passiert ist? Sie ist ja mehr oder weniger durchgedreht, dass ich, wo wir die Auszeit hatten, dass ich mich auf eine andere Frau eingelassen habe. Mhm. Ja, und wir waren zusammen im Bett am Liegen. Und ich hatte schon so ein Gefühl, dass ich verhaftet werde. Wir saßen zusammen im Auto und einen Tag vorher sagte ich noch zu ihr, hör mal zu, Schatz, aber ich habe das Gefühl, dass ich morgen verhaftet werde. Mhm. Und sie sagte dann, nein, das ist jetzt das einfach nur so ein schlechtes Gefühl und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und tatsächlich, am Deathbad, am nächsten Morgen, bin ich irgendwann ein bisschen spät in der Nacht schlafen gegangen. Ja. Und zwei Stunden recht spät hat sie dann auch schon an der Tür geklopft und geschellt. Und sind dann auch schon vier Beamte bitte. Wie ist denn heute das Verhältnis zwischen dir und deiner Verlobten? Ja, sie ist einmal zum Besuch gekommen und sagte zu mir, es wäre aus, weil sie hat erfahren, dass ich in der Zwischenzeit mit einer anderen Frau was hatte. Achso, das ist für sie, das hat für sie mehr Gewicht, als dass du einen Menschen umgebracht hast? Naja, das wusste sie ja nicht. Achso. Das weiß sie ja bis heute noch nicht. Achso. Aber das wird sie ja erfahren, über kurz oder lang. Das wird sie erfahren, ja. Ich habe nur gemerkt, dass ich ziemlich an ihr hänge und dass ich sie einfach über alles liebe, aber das wusste ich draußen einfach nicht zu schätzen. Mhm. Sie hat echt alles für mich getan. Mhm. So, mehrere Sachen verziehen, aber ich war halt immer nur naiv und naiv war ich schon. Jetzt sitzt du da im Untersuchungshaft, wirst viele Jahre wahrscheinlich vor dir haben im Gefängnis. Ja. Ich sehe da sehr schwarz, Ali, um es dir ganz offen zu sagen. Die hat ja jetzt schon sozusagen Schluss gemacht wegen der anderen Frauengeschichte. Und wenn die dann noch erfährt, dass du einen Menschen umgebracht hast, dann kannst du die wohl vergessen. Aber sie ist nicht eine Frau, die sich irgendwie, weil sie nicht für andere Männer interessiert. Wir haben auch immer gesagt, ich bin ihre große Liebe. Und Wie lange wart ihr denn zusammen? Wir waren lange zusammen. Wenn ich das bis heute mitberechne, ja? Dann fast 4 Jahre. 4 Jahre. Hm. Ja. Ali, du kannst gar nichts tun, als erstmal nichts tun und abwarten. Mhm. Vielleicht wirst du ja sicher irgendwann nochmal schreiben. Das kannst du ja, das ist ja ein gutes Recht. Mhm. Ich habe ja auch ein Telefon hier. Wir haben auch eine Zeit lang mal zwischendurch telefoniert. Und sie kann mich auch besuchen. Und ich habe jetzt zum Beispiel jetzt am Mittwoch habe ich Geburtstag. Mhm. Und ich würde mir echt nichts weniger wünschen, als dass sie mich besuchen kommt. Mhm. Das wäre echt das schönste Geburtstagsgeschenk. Tja. Ich will sie ja noch einmal sehen und ihr noch einmal meine Liebe zeigen. Du kannst natürlich nicht darum betteln. Nein, betteln kann ich nicht. Nee, das kannst du nicht. Du kannst eigentlich wirklich nur abwarten. Weiter nichts. Mhm. Ich würde an deiner Stelle irgendwann nochmal ihr auch über die Tat schreiben, damit sie weiß, was da wirklich passiert ist und dass du ihr das so erzählst, wie du es mir erzählt hast. Und dann muss sie ein Urteil fällen, ob das für sie eine Bedeutung hat. Mhm. Und dann guckt sie gerade auch zu, das weiß man ja nicht. Ja. Und dann, wir haben uns damals immer zusammen angeguckt, deine Sendung. Und dann musst du ihr die Chance geben, zu reagieren. Mehr kannst du nicht tun. Definitiv nicht. Aber Toni, darf ich dich noch was fragen? Ganz kurz. Guck mal, wenn man einen Menschen sehr, sehr geliebt hat, wenn man einen Menschen sehr, sehr geliebt hat und das Herz für diese Person zu stark war, dann ist das doch eigentlich so, dass man irgendwann mal wieder zueinander findet, oder nicht? Nicht immer. Wenn das Leben sich verändert, wenn neue Dinge passieren, jede große Liebe hat auch mal ein Ende. Das ist ja leider so. Aber die Chancen werden da, wenn ich jetzt keine so hohe Haftstrafe bekommen würde. Ja, aber das wollen wir jetzt erstmal abwarten. Ja. Ali, jetzt mach mal nichts. Ich glaube, das ist das Beste, was du tun kannst. Es sei denn, noch eine Erklärung zu deiner Tat. Das wird sie sicher sehr interessieren, dass du ihr das mal erklärst und ihr das schreibst. Ansonsten mach gar nichts. Mhm. Und du musst natürlich noch weit in dich gehen und über diese Tat noch viel, viel nachdenken, dass da auch ein großes, tiefes Gefühl der Reue kommt und nicht nur der Trauer. Der Trauer und der tiefen Reue, das ist wichtig. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, Ali. Danke. Dankeschön, Dominik. Vielen Dank. Also eine Frage noch, ist das ein Elch im Hintergrund? Nein, das ist ein Hirsch, ein weißer Hirsch. Ein Hirsch ist das? Bitte? Ein Hirsch, aber ist das? Ein Hirsch, ja genau. Alles gut, wir machen mal Schluss. Tschüss. Alles klar, ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao. Leitung war schlecht, die Leitung war aus dem Knast. Kann es auch nicht gut sein. Gregor, 26. Guten Morgen, Gregor. Guten Morgen, Domian. Gregor, zu welchem Thema rufst du an? Ja, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen gehört, in deiner Sendung bezüglich Siegertypen. Siegertypen, ja genau, das war unser Thema am Mittwoch. Genau. Genau, also zuallererst möchte ich sagen, ich sehe mich nicht als Siegertyp. Mich oder dich? Nicht. Dich siehst du nicht als Siegertyp? Genau. Ja. Aber ich habe halt mit der Redaktion schon gesprochen und ich bin querschnittgelähmt seit einem Unfall im Jahr 2008. Ja. Und ich bin wieder auf die Beine gekommen, trotz Diagnose, dass ich nie wieder laufen werden kann. Aber du bist nach wie vor querschnittsgelähmt und gehst auf Krücken oder wie? Oder wie geht das? Genau, also ich habe eine inkomplette Querschnittlähmung ab dem 5. Halswirbel. Mhm. Also relativ hoch. Und ja, und ich laufe auch wieder. Wie läufst du? Beschreib mal. Ja gut, das sieht schon halt ein bisschen, wie soll ich sagen, eingeschränkt aus. Ja. Genau. Mit Stock, mit Krücken? Nee, ohne Krücken eigentlich. Aber ich muss auch dazu sagen, die meiste Zeit bin ich auf den Rollstuhl angewiesen. Mhm. Und ja. Was war denn das eigentlich für ein schlimmer Unfall damals, 2008? Ja, das war im Jahr 2008. Also das klingt wirklich witzig, weil ich hätte eigentlich den Urlaub nicht bekommen. Und dann hatte ich den Urlaub im Jahr 2008 und dann hatte ich gerade in der ersten Urlaubswoche meinen schweren Unfall und habe mir bei einem Kopfsprung in zu flaches Wasser die Halswirbelsäule verletzt. Ah, das ist ja wirklich fast ein Klassiker. Genau, genau. Also das ist wirklich häufig. Das ist häufig und ich verstehe nie die Menschen, wie man in ein Kanntest du das Wasser? Bei mir war das ein bisschen anders. Also ich bin nicht in ein unbekanntes Wasser gesprungen. Bei mir war das so, also ich bin halt ins Wasser reingelaufen. Hm. So Baywatch-mäßig bis zu den Knien. Mhm. Und dann halt so einen Hechtsprung reingemacht. Ach so, halt so. Im falschen Willen. Ja, genau. Nur so. Also gar nicht mal von oben irgendwo runtergesprungen? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also 100-mal gemacht und beim 101. Mal ist es halt passiert. Ja, wie kam das? War da irgendwie ein Felsbrocken im Wasser oder wie? Eine Erhebung? Nee, ich bin einfach falsch gesprungen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn man schon reingelaufen ist und springt, hat man doch gar nicht so eine Wucht. Mit Anlauf. Ja, mit Anlauf, klar. Aber du bist dann zu steil gesprungen oder wie? Ich gehe mal von aus. Ja. Ich gehe mal von aus. Boah, ist das heftig. Was ist denn das? Und, was ist denn das in dem Moment dann für ein Gefühl, wenn der Sprung dann passiert ist, die ersten Minuten? Ja gut, also ich bin nicht direkt K.O. gegangen. Ich habe halt gedacht, dass ich K.O. gegangen bin. Mhm. Und direkt war halt der 5. Halswirbel gebrochen und ich war halt direkt verletzt und konnte mich im Wasser nicht mehr bewegen. Mhm. Und Gott sei Dank haben halt meine Leute gemerkt, also mit denen ich da am See war, dass ich halt verletzt war. Ja. Und dass ich halt einen Unfall hatte, ja. Folglich. Aber du warst ja nur unter Wasser. Konntest du dich denn, die haben ja nicht gesehen, dass du da aufgekommen bist, konntest du dich denn noch irgendwie so ein bisschen bewegen, dass du nach oben wieder kommen bist? Nein, überhaupt nicht. Ach, und die haben das so aufmerksam beobachtet, dass du nicht wieder aufgetaucht bist? Ja, die haben halt erst gedacht, ich tue nur so, weil die Späßchen, die man immer macht, das kennt man ja. Mhm. Ja, und dann haben die mich halt rausgezogen und dann bin ich halt am Strand wieder zu mir gekommen. Schmerzen? In den Handgelenken. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, eine Tetraplegie. Eine was? Das heißt, eine Tetraplegie, das ist eine Form der Querschnittlähmung. Also ich habe halt Einschränkungen in allen vier Extremitäten. Mhm. Na, und dann bist du irgendwann ins Krankenhaus gekommen und dann haben die dich auf den Kopf gestellt und dann kriegt man irgendwann diese Diagnose gesagt, Querschnittslähmung in der und der Form. Genau. Du bist ein junger Kerl gewesen damals, ganz junger Mann. 22 Jahre alt. 22 Jahre, wie ist denn das, wenn man dann so eine Diagnose gesagt bekommt? Ja gut, so, das Wort Querschnittslähmung, das fiel relativ spät, also das fiel eigentlich gar nicht, bis ich es irgendwann selbst mal erfragt habe, das muss ich wirklich sagen. Aber gut, nach ein paar Monaten, dann habe ich mich halt wirklich geärgert und so. Und dann habe ich halt aber auch gemerkt, dass Funktionen zurückkamen. Mhm. Ja, das baut einen auf. Also, aber muss ich es vorstellen, es war wirklich ganz, ganz wenig. Ich konnte zu Anfang nicht mal einen Finger bewegen. Und da sind wir bei dem Thema Sieger. Du hast dann wahrscheinlich auch sehr viel an dir gearbeitet. Genau, also ich habe mich mit dieser Situation nicht abgefunden. Was hast du alles gemacht, um dich wieder zurück ins Leben zu trainieren, in die Bewegung zu trainieren? Was hast du gemacht? Also das ist eigentlich eine ganz, ganz witzige Geschichte. Also ich hatte immer Schmerzen in den Beinen. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, das kann es doch nicht sein. Du hast Schmerzen in den Beinen, aber kannst die Beine nicht bewegen. Mhm. Und dann war ich an irgendeinem x-beliebigen Tag richtig sauer und habe halt mit Wut versucht, die Beine zu bewegen. Mhm. Und dann kamen die ersten Bewegungen in den Beinen. Also durch so. Den Wutanfall quasi. Ja, ja, ja. Mhm. Und das war halt so dann die erste Stufe der Leiter. Und dann ging es weiter. Und dann ging es weiter, ganz genau. Du hast Schmerzen in den Beinen gehabt, das finde ich wirklich ungewöhnlich. Ich dachte, dass du alles taub empfunden hast. Das Nein, also ich muss von vornherein sagen, also ich hatte von Anfang an eine inkomplette Gewässerlähmung. Die haben mich aus dem Wasser gezogen und haben mich halt angefasst. Spüren Sie die Beine, spüren Sie das? Ich konnte halt direkt sagen, wo sie mich anfasst. Also ich hatte von Anfang an eine inkomplette Gewässerlähmung. Das heißt, du bist auch nicht inkontinent? Du kannst zur Toilette gehen? Ich benutze einmal Katheter. Also ich spüre, wenn ich auf Toilette gehen muss. Aber ich kann halt nicht auf normalem Weg Wasser lassen. Ich verstehe. Wie ist es so mit der Sexualität? Eigentlich ganz gut. Das funktioniert alles? Mhm. Ja, also natürlich muss die Frau natürlich ein bisschen mehr tun durch meine eingeschränkte Körperfunktion. Verstehe. Aber es klappt eigentlich. Ja. Es klappt schon. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war Elektroinstallateur. Und was? Das kannst du ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen, auch wenn du das ist richtig, einigermaßen genau. laufen willst. Was machst du jetzt? Also genau, ich habe dann 2010 eine Ausbildung angefangen und auch erfolgreich beendet zum Industriekaufmann. Mhm. Ja, und das lief ganz gut, meiner Meinung nach. Das heißt, du kannst ja am Schreibtisch sitzen und... Genau, ich könnte sogar auch, wie gesagt, auch stehen und so weiter. Und ja, das läuft ganz gut, aber mit dem Bewerben läuft es ein bisschen kritisch, weil ich erfülle ja eigentlich zwei K.O.-Kriterien. Einmal behindert, und einmal Berufsanfänger. Ja, also klar. Ich bin seit Juli habe ich halt die Ausbildung beendet. Ja. Und habe jetzt schon über 80 Bewerbungen geschrieben. Ach du liebe Zeit. Ja, und die Hälfte hat nicht mal geantwortet. Aber ich glaube, du bist ein Kämpfer-Typ und du wirst dich nicht unterkriegen lassen und irgendwann beißt schon ein Fisch an und dann hast du deine Arbeitsstelle. Glaub ja, ich denke auch. Also momentan läuft es ganz gut. Ich hatte die Woche ein paar Vorstellungsgespräche. Ja. Und es lief ganz gut. Du hat sich ja schon so weit gebessert mit deiner Lähmung. Glaubst du, gibt es da noch Spielraum nach oben? Das ist eine gute Frage. Also ich jetzt seit ein paar Monaten ins Fitnessstudio und ich trainiere jetzt viel Bauch- und Rückenmuskulatur und ich finde, das hat sich schon bemerkbar gemacht. Also das kann sich noch viel, noch weiter verbessern. Also ich denke mal schon, ja. Die Marathonläufer werden. Naja, das natürlich nicht. Nein, nein. Mensch, Gregor, ja, das ist eine schöne Geschichte, obwohl es natürlich eine schlimme Geschichte ist. So fing sie an, aber dass sich das jetzt doch so zum Guten wendet, das ist schon eine Siegergeschichte, finde ich auf jeden Fall. Und da du hast Glück gehabt, dass es nicht so ganz krass vielleicht war, und du hast eben auch Elan und Disziplin und hast dich so nach oben gearbeitet. Das ja, aber ich muss halt auch dazu sagen, total viel kam halt auch von meinem Umfeld. Ja, das ist auch mal wichtig, welche Leute man um sich herum hat, das ist richtig. Also zum Beispiel, ich war in der Reha-Klinik, ich war 3 Monate im Krankenhaus. Ja. Und dann war ich in der Reha-Klinik und mein Bruder ist jedes Wochenende mich besuchen bekommen. Das ist super, das baut auf. Ne? Jedes Wochenende. Mhm, das glaube ich. Ja, ja, wenn man und obwohl wir eigentlich ganz verschieden sind, also... Ich glaube, wenn man in einer schweren Krankheit nach einem Unfall oder was auch immer alleine ist, ganz alleine ist, dann ist das verdammt schwer, wieder Lebensmut zu fassen und nach vorne zu schauen. Schön, dass es bei dir so gelaufen ist, Gregor. Und toll, dass du angerufen hast und uns die Geschichte erzählt hast. Ja, also ich wollte auch noch dazu sagen, ich spiele auch Rollstuhl-Rugby. Ja. Und wenn jemand jetzt zuhört und vielleicht so einen ähnlichen Vorfall hatte wie ich, das Wichtigste ist auf jeden Fall, sucht euch eine Sportart aus, die ihr machen könnt. Guter Tipp, ja, genau. Ja. Das ist das Wichtigste, weil man kriegt von Selbstbetroffenen besten Tipps als von jedem Arzt. Absolut. Da hast du völlig recht. Gut, dass du es gesagt hast. Nur mal so am Rande, ne? Vielen Dank für den Tipp, Gregor. Und alles Gute gerne. Und weiter viel Erfolg so in der Genesung. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Unsere E-Mail domian@wdr.de. Ich möchte an dieser Stelle meine Gratulation sagen zu der Kollegin Bettina Böttinger. Ich glaube, sie hat ja heute ihre eine Jubiläumssendung. Und das läuft ja hervorragend. liebe Bettina, falls du uns hörst oder siehst, Gratulation, weiter so, viele, viele Jahre noch. Das ist wirklich eine tolle Sendung, der Kölner Treff. Jassi 50, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Das ist eine Frau. Ja, ja. Genau. Jassi, deswegen rufst du an. Ja, ich rufe an wegen diesem Sodomie-Gesetz. Ja. Ja, also da liegt mir was auf dem Herzen. Und ich habe das jetzt schon den netten Herrn in deine Redaktion gesagt. Ich bin also sehr aufgeregt, das merkst du. Ich wurde von Kleinkindalter an bis zu meinem 10., 11. Lebensjahr in meiner Familie sexuell missbraucht. Und in diesem Zusammenhang hat mein Großvater auch unseren Familienhund damit hinzugezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich empört, dass es Leute gibt, die dafür kämpfen, Sex mit Tieren zu haben. Weißt du, die meisten wissen ja gar nicht, dass das bisher gar nicht unter Strafe stand. Ganz genau. Das ist empörend, finde ich. Ja, ich dachte nämlich auch, das steht unter Strafe. Nein, das steht nur unter Strafe, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Tatbestand der Tierquälerei erfüllt ist. Ja, nur dann. Ja. Jetzt erzähl mir doch mal, was war das denn für ein Drama? Dein Großvater hat dich sexuell missbraucht. Ja. Und er hat den Schäferhund hinzugezogen. Was? Ja, nicht, nee, das war kein Schäferhund, das war so ein Königsdackel, also ein recht großer Dackel, ja. Und hat den eben mir zwischen die Beine verbracht und hat den Hund eben, ja, mich sozusagen oral befriedigen lassen und hat sich dabei selber befriedigt. Oh, das ist heftig. Boah, ja, hat dabei zugeschaut und ich weiß noch, als er das erste Mal gemacht hat, da habe ich ihn gefragt, sag mal, Opa, was ist denn da los? Warum machst du das? Und warum macht denn der Hund das jetzt? Und da sagte er, ja, das ist schön für den und lass den mal. Und er hat sich dabei also beim Zusehen dann befriedigt. Ja. Also der Hund hat deine Scheide ausgeleckt. Genau. Hast du nicht als Kind wahnsinnige Angst gehabt, dass der dich beißt vielleicht? Der hat auch gezwickt dabei. Ja. Also es hat schon auch wehgetan, ja. Aber ich wusste halt auch nicht, wie ich mich dagegen wehren soll. Ich muss dir sagen, Somian, ich komme aus einer pädophilen Familie. Mhm. Also es war nicht nur der Großvater, der da einen sexuellen Missbrauch gemacht hat, es waren die Onkels, sogar Tanten, Cousins, die uns junge Mädchen, also ich war da nicht die Einzige, also meine Cousinen wurden auch, wenn Partys gefeiert wurde, da wurden Männer rauf in die Zimmer geschickt und so. Ja, also das ist ja unfassbar. Das mit dem Hund, ist das während der ganzen Zeit immer wieder mal vorgekommen? Immer wieder mal vorgekommen, ja. Mhm. Ja, und bis ich dann so circa 9 war und dann wohl in der Schule Sexualunterricht hatte oder ne, im Biologieunterricht und so und dann erst mal begriffen habe, dass das, was in meiner Familie abgeht, dass das gar nicht normal ist. Was hast du denn während dieser Zeit als Kind über all das so gedacht? Der Opa sitzt da und onaniert, der Hund das ganz, ja, der hat das gemacht und für mich war es dann normal. Mhm. Na, das war für mich dann ganz normal. Also ich muss dir sagen, die erste Erinnerung, die ich habe, ich muss circa 2,5 gewesen sein, das war ein sexueller Missbrauch. Na? Also mit meinem Opa im Bett. Er mit einem erigierten Glied, ja, und ich musste den anfassen und ich habe dann natürlich, ne, man, was ist das? Das ist ein kleiner Mann, der freut sich, wenn du den anfasst und streichelst und so, ja. Als du denn älter warst, gab es auch Geschlechtsverkehr zwischen dir und deinem Opa? Also zum Geschlechtsverkehr ist es nie gekommen, also zwischen meinem Großvater nicht, zwischen meinem Großvater und mir nicht. Er hat wohl Dinge zwar in mich eingeführt oder mal den Finger auch, ja, aber seinen Penis hat er jetzt nicht in mich eingeführt. Als du das denn in der Schule mitbekommen hast, dass da wohl erheblich was falsch läuft bei euch zu Hause, hast du dann deine Mutter, deinen Vater angesprochen? Nein. Mein Vater war ein brutaler Schläger, also da waren Misshandlungen, waren an der Tagesordnung. Und meine Mutter, die war dem hörig. Also ich wusste instinktiv, ich habe niemanden, an den ich mich wenden kann. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal gesprochen hast bei jemandem? Ja, vor circa 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Also mit 45 erst? So lange hast du das mit dir herumgetragen? Ja. Wie kam es, dass du dann gesprochen hast mit 45? Ja, ich habe immer Depressionen gehabt mein Leben lang. Und irgendwann in der Therapie, also habe ich das halt mal auf den Tisch gebracht, ne? Und ja. Hattest du das all die Jahre verdrängt oder hast du immer wieder auch dran gedacht? Nee, das begleitet mich tagtäglich. Also dieses Leben, das ich geführt habe, ist geprägt durch diesen sexuellen Missbrauch in der Familie. Also das heißt, der Verbrecher, der das verursacht hat, der ist dann natürlich schon lange tot, dein Opa. Ne? Ja. Mhm. Und jetzt vor kurzem ist mein Vater verstorben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hatte einen ganz schlimmen Tod. Und ich hatte den knapp 25 Jahre nicht gesehen und bin ans Krankenbett gerufen worden, bin halt dann auch dahin. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war eine richtige Genugtuung für mich, ihn so leiden zu sehen. Wobei er... Aber das macht mir auch zu schaffen, ne? Also, dass das eine Genugtuung für dich war? Ja. Aber der Vater war brutal und schrecklich zu euch. Er war aber ein Schläger. Also Schläger, aber er hat mich mit... Doch, der hat mich mit 11 Jahren, hat er mich vergewaltigt, ja. Mein Gott. Aus was für eine Hölle kommst du denn da? Ja, okay, also Domian, ich könnte 5 Bücher über mein Leben schreiben. Aber du hast gerade erwähnt, dass du dann in einer Therapie warst. War das für dich in gewisser Weise etwas erleichternd und erfolgreich? Ja, eher weniger. Also ich bin ein sehr, sehr verschlossener Mensch, ein sehr, sehr misstrauischer Mensch. Mhm. Und ich habe das dann auch abgebrochen. Und ja, ich habe 3 wundervolle Kinder, also die ein wirklicher Segen für mich sind. Die das Unglück überschatten. Genau, ja. Würdest du denn nochmal in eine Therapie gehen? Ich weiß es nicht. Ich denke drüber nach. Aber ich denke, es wäre vielleicht gut. Aber wie gesagt, ich bin einfach zu verschlossen. Andererseits, Yassi, hast du das ja jetzt hier auch offen erzählt. Und gut, das ist jetzt anonym und man hört nur deine Stimme, aber immerhin, du hast es erzählt. Ja. Also ich glaube auch, dass du den Versuch nochmal machen solltest. Abbrechen kann man immer. Ja. Ich möchte, dass meine Psychologin dich noch ein bisschen berät. Einverstanden? Mhm. Ja. Okay. Yassi, vielen Dank, dass du angerufen hast und so mutig warst. Und das ist ja schon etwas sehr Krasses. Das habe ich so in der Form auch noch nie hier gehört, dass ein sexueller Missbrauch so kombiniert ist mit einem sodomistischen... Und deshalb, ich möchte sagen, also ich wollte einfach meine Empörung mal ein bisschen Luft machen. Ja, in dem Zusammenhang kann man das natürlich auch sehr gut verstehen. Ausgesprochen gut. Und Jürgen, du machst eine wundervolle Sendung. Du bist ein hochsensibler Mensch und ich freue mich, dass ich mal persönlich mit dir sprechen konnte. Vielen Dank, das gebe ich gerne zurück. Schön, dass du angerufen hast und ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich wieder an, Yassi. Alles klar. Alles Gute und viel Glück. Tschüss. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Oliver ist hier. Oliver ist 44. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Oliver, zu welchem Thema? Auch zur Zoophilie. Zur Sodomie-Zoophilie. Ja, Sodomie ist ein Begriff, den man eigentlich so nicht mehr verwendet. Der kommt mehr oder weniger aus dem Mittelalter und ist auch sehr missverständlich. Ich bevorzuge Zoophilie. Bist du derartig veranlagt? Ja. Ja. Ich bin zoophil. Also du befürwortest den Sex zwischen Mensch und Tier? Ja. Warum? Kann man so sagen. Weil ich Tiere liebe, Hunde liebe in diesem Fall. geht doch jetzt nicht einfach nur um den blanken Sex, der mit Sicherheit auch zumindest bei mir dazugehört. Aber es ist halt auch wirklich so, dass ich mich zu Hunden hingezogen fühle, wie ein Homosexueller zu Männern oder halt ein Lesbe zu Frauen. Du hast einen Hund. Ja. Was für ein Hund? Das ist ein Schäferhund-Mischling. Ja, ist das ein Rüde? Ist ein Rüde, ja. Hallo, ja. Wie sieht denn das heißt, ja, so gesehen eine homosexuelle, zoophile Beziehung. Wie sieht denn die Sexualität zwischen dir und diesem Tier aus? Ich bin der passive Part. Das heißt, der Rüde kann sich wirklich als, ja, wie soll ich sagen, als Mann ausleben bei mir, mit mir. Was heißt das? Und das heißt, dass ich ihn oral verwöhne, dass er mich besteigen darf. Es gibt Analverkehr mit diesem Hund? Ja. Und du, mir fehlt gerade ein bisschen die Sprache. Und du ja. Befriedigst diesen Hund oral? Ja. Mhm. Ich bin geschockt. Warum? Weil ich das völlig pervers finde. Gut, das hat man vor 50 Jahren von Homosexuellen auch gesagt. Nein. Es ist artfremd. Es ist ein Tier und du bist ein Mensch. Ja. Stört den Hund aber überhaupt nicht. Das weißt du doch gar nicht. Der Hund kann nicht mit dir sprechen. Ein Hund kann aber durchaus seine Gefühle und seine Zuneigung oder halt auch, wenn ihm etwas nicht gefällt, seine Abneigung zeigen. Vielleicht. Aber nur weil ein Hund nicht sprechen kann, ne, heißt das ja noch lange nicht, dass ein Hund keine Ausdrucksmöglichkeiten hat. Das ist schon wahr. Aber letztendlich kann ein Hund sich nicht definitiv mitteilen. Und das heißt, für uns wird es immer, obwohl man ein Tier gut beobachten kann, wird es immer ein Geheimnis bleiben, was ein Tier empfindet. Und allein die Tatsache sagt doch, dass man so viel Respekt vor der Kreatur haben muss, dass man die Kreatur bei sich in ihrer Gattung lässt. Sehe ich etwas anders, weil Hunde beispielsweise sind seit 30.000 Jahren domestiziert. Die leben seit 30.000 Jahren mit den Menschen zusammen. Der Wolf hat sich dadurch, ich sag mal, zu einem Wesen mutiert, zu einem Wesen entwickelt, das von und mit dem Menschen lebt, für den Menschen mit Sicherheit auch. Und aus Sicht des Hundes ist der Mensch ein Rudelmitglied. Ein Hund macht keinen Unterschied, ob ein anderer Hund dabei ist oder ein anderer Mensch. Das weißt du doch nicht. Das weißt du nicht. Das wissen aber zum Beispiel Verhaltenspsychologen. Ja, die werden auch nicht sagen. Verhaltensforscher wie zum Beispiel, ich nenne da mal Namen wie Günter Bloch oder Erik Ziem, die ja da ganze Bücher drüber geschrieben haben. Aber da gibt es genügend andere Biologen und Tierärzte, die das genau anders sehen und sagen, dass man darüber keine Auskunft machen kann. Das heißt also, du sagst, im Grunde genommen wollen die Tiere das ja auch, wenn man gut mit denen umgeht. Ja, ich sag mal so, ich kenne ja meinen Hund und ich habe ja auch mit anderen Hunden schon Erfahrungen. Das sagen die Pädophilen auch. Ja, aber die Pädophilen vergreifen sich aber auch an Wesen, die halt keine Sexualität haben, während ein erwachsener Hund durchaus eine Sexualität hat. Ja, aber die Sexualität ist bestimmt für einen anderen Hund und nicht für einen Menschen. Man sagt das Gleiche auch von Homosexuellen, dass die Sexualität ja auch nur für heterosexuelle Vermehrung Aber das sind erwachsene Menschen, die sich austauschen können und auf einer Ebene stehen. Und du weißt doch überhaupt gar nicht, was mit einem Tier geschieht, wenn man ein Tier beispielsweise penetriert. Ich penetriere auch keine Tiere. Aber du bist ja ein Befürworter dieser liberalen Haltung. Also musst du das auch befürworten? Ja, in gewisser Weise kann man das auch befürworten, wenn es liebevoll und rücksichtsvoll geschieht. Und wenn man halt auch weiß, wie ein Hund Nein sagen kann. Und ich denke mal, das kann eigentlich fast jeder, der ein bisschen Empathie hat. Ne? Ich sag mal so, wenn einer versucht, einen Hund festzuhalten oder auch von mir aus ein Pferd und hingeht, festhält und einfach mit Gewalt was macht, dann ist es Vergewaltigung, dann soll das und ist es auch strafbar. Okay. Das ist ja schon strafbar, machen wir uns da nichts vor. Wir reden ja über ein Sodomiegesetz, das jetzt kommen soll, das geplant ist, das etwas unter Strafe stellt, wo ausdrücklich gesagt wird, da wird kein Zwang angewendet. Es wird ja unabhängig dieses Gesetz gemacht. Genau. Also, ob Zwang oder eine Unterwerfung vorliegt oder nicht. Genau. Und letztendlich zieht das Gesetz eine natürliche Grenze, was ich auch sehr richtig finde. weil wir, um das nochmal zu wiederholen, wir letztendlich keine Aussage über die Psyche eines Tieres machen können. Wir können deuten interpretieren, aber wir können keine Aussage machen. Und da wir keine Aussage machen können, müssen wir das Tier schützen. Wenn wir aber bei dem Gesetz sind, müssen wir auch dazu sagen, das Tierschutzgesetz schützt das Tier vor Qual und Missbrauch. Mhm. Das, was jetzt kommen soll, ist ja letztendlich eine Bestrafung oder eine Regelung für etwas, wo kein Zwang hinterstehen soll, wo das in jedem Fall gemacht wird, wo also Moralvorstellungen dahinter sind. Wenn man jetzt sieht, da steht der Tierschutz hinter. Das hat mit Moral nichts zu tun. Da steht der Tierschutz hinter. Und das ist auch sehr richtig. Der Tierschutz ist bereits in § 17 des Tierschutzgesetzes jetzt schon geregelt, was das angeht. Ja, aber das ist nicht so detailliert formuliert worden, wie man das jetzt detailliert formulieren will. Jetzt geht man hin und sagt im Tierschutzgesetz, auch wenn das Tier nicht gequält wird, geht man davon aus, dass es gequält sein soll. Ja, und das ist ja auch sehr richtig so, weil man nicht weiß, ob das Tier vielleicht doch nicht gequält wird. Weil wer will das denn beurteilen? Aber lassen wir das mal so stehen. Okay. Wie ist das denn? Du bist ein Mann von 44 Jahren. Wie lange betreibst du das schon? Ich bin so viel, seit ich in die Pubertät gekommen bin. Das heißt, seit ich ungefähr 13, 14 bin. Das heißt, du hast nie Sex mit Menschen gehabt? Doch, hatte ich. Und was ist schöner am Sex mit Tieren als an dem Sex mit Menschen? Das kann man so nicht miteinander vergleichen. Es kann auch mit einem Menschen schön sein. Nur, ich weiß, das magst du jetzt nicht, aber dann bin ich wieder bei den Homosexuellen. Die könntest du dann auch fragen, was ist schöner bei einem Homosexuellen Nein, das ist völliger Blödsinn. Weil das zwei gleichwertige Gegenüber sind. Ein Kind und ein Erwachsener sind nicht gleichwertig gegenüber. Also ist es richtig, das Kind mit allen Mitteln zu schützen. Ein Tier und ein Mensch sind nicht gleichwertige Gegenüber. Also ist es richtig, das Tier mit allen Mitteln zu schützen. Du hast mich gerade gefragt, was ist schöner? Ne? Und das hat jetzt erstmal mit Kindern und mit Schützen nichts zu tun, sondern wenn du fragst, was ist schöner, kann ich dir sagen, dass es nicht vergleichbar ist. Es ist beides schön. Was gefällt dir? Mehr gefallen an dem Sex mit einem Tier. Dann versuch es mir so zu erklären. Was gefällt dir so gut am Sex mit einem Tier? Tja, schwer zu erklären. Es ist anders, es ist besser, es ist meinen Augen intensiver, aber auch zärtlicher. Natürlicher meinen Augen, aber das wirst du natürlich jetzt wieder widersprechen. Vielleicht kannst du ein Tier auch viel besser bevormunden und beherrschen als ein Mensch. Ich beherrsche und bevormunde mein Tier nicht, wenn es zum Geschlechtsverkehr kommt. Mhm. Da beherrscht er eher mich. So, es drohen 25.000 Euro Strafe demnächst, wenn das nachgewiesen wird. Hält sich dieses neue Gesetz davon ab, weiter dieses zu praktizieren? Nein. Mhm. Du würdest also für den Sex mit deinem Hund 25.000 Euro bezahlen? Möchte ich nicht, aber ich würde dieses Risiko eingehen. Wer weiß das in deinem Umfeld? Ein paar Freunde. Sind die gleichermaßen gestrickt? Manche ja, es gibt aber auch welche, die es nicht sind, die ganz normal heterosexuell oder homosexuell sind. Was sagen denn die nicht so gestrickt sind? Was sagen die dazu? Da sie mich kennen und da sie auch meinen Hund kennen, haben die damit kein Problem. Mhm. Für die Leute, wenn sie es erstmal davon erfahren, mit Sicherheit erstmal überraschend und auch vielleicht schockierend. Mhm. Aber jeder, der mich kennt oder der meinen Hund kennt und uns kennenlernt, weiß auch, dass da keine Qual, kein Missbrauch, kein Zwang hintersteht. Ne? Und dass mein Hund ein ganz normaler Hund ist, der wirklich selbstsicher, der selbstbewusst ist, der ganz normal wie jeder andere Hund mit Hunden spielt. So. Hm? Es gibt für mich, ich bin ja wirklich sehr tolerant ausgerichtet, was sehr viele Dinge des Lebens anbelangt, aber es gibt bei mir Grenzen, wo die Toleranz absolut aufhört, wo ich das wirklich pervers finde und ekelhaft finde. Aber das ist mein persönlicher Geschmack. Das andere ist, dass ich finde, wir tun den Tieren seit Jahrhunderten so viel Elend und so viel Leid an. Dass man an allen Ecken nur es wie irgend möglich versuchen muss, Tiere zu schützen. Darf ich, Darf ich dir da mal was fragen? Ich vermute mal, dass du jetzt sagen wirst, dass es auch sexuellen Missbrauch an Tieren in der Agrarindustrie gibt. Genau. Würde ich dir völlig recht geben. Das finde ich auch ganz schlimm, die Zwangsbesamungen oder was es da alles gibt, von was man mit den Tieren macht. Überhaupt in der Agrarindustrie bin ich sowieso auch völlig dann auf deiner Seite. Okay. Dann, ich merke, du hast meinen Blog gelesen. Nee, ich habe deinen Blog nicht gelesen. Nee. Hätte sein können. Dafür muss man keinen großen Blog lesen, um sich darüber zu empören. So groß ist er nicht. Oliver, wir haben unsere Argumente ausgetauscht. Hm? Ich danke dir für den Anruf, dass wir uns haben unterhalten können. Okay, danke. Auf Wiederhören. Auch. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Ihr habt gemerkt, dass es mir gerade die Sprache verschlagen hat, als ich das hörte. Und das passiert hier ja nicht so oft. So, es geht weiter mit Kim. Und Kim ist 25. Guten Morgen. Hallo Kim. Hi. Ja, hallo Kim. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch ziemlich empört von dem Redner vor mir. Was du gerade gehört hast? Ja. Ja. Rufst du denn auch zu diesem Thema an? Ich rufe auch zu diesem Thema an, ja. Allerdings von der Gegenseite. Ich hab's mir schon gedacht jetzt, ja. Ja, ich stehe auf deiner Seite in dem Fall. Ich habe es auch gerade in der Regie schon gesagt. Ich persönlich finde es absolut ungehörig, Sex mit Tieren zu haben. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, weil ich der Meinung bin, Tiere können sich nicht wehren. Sie können nicht Nein sagen. Mhm. Ich habe halt vorhin schon gesagt, ich gehe halt so weit, dass ich es echt auf dieselbe Stufe stelle wie Sex mit Kindern. Es gibt, finde ich, einem erwachsenen Menschen nichts ein Recht, ein Tier derart zu behandeln. Einfach weil Tiere gehören zu Tieren. Genau, ich finde das ja auch so. Aber der Oliver sagte ja gerade, dass er so ein einvernehmliches Verhältnis zu seinem Hund hat und er nur gut zu dem Hund ist, dass er den Hund liebt und genau weiß, was er will oder was er nicht will. Ja, ich habe auch Haustiere. Ich habe keine Hunde, aber ich habe zwei Katzen und die lieben mich auch abgöttisch. Und sexuelle Vorliebe hin oder her, ich finde, das geht gar nicht. Mhm. Ich finde, das kann nicht einvernehmlich sein. Ich meine, klar, ein Hund, der liebt seinen Menschen. Aber ich finde, geht einfach nicht. Mich empört es eben auch so, weil es mich wirklich auch an Aussagen von Pädophilen erinnert, die dann sagen, ja, das Kind wollte es ja auch. Natürlich. Und wir sind ganz zärtlich zu dem Kind oder ich war ganz zärtlich zu dem Kind und da ist ja nichts passiert. Das hat mich daran erinnert. Und selbst wenn man nicht gewalttätig ist, das glaube ich dem Oliver ja auch, der gerade angerufen hat, ist es trotzdem eine Sache, die absolut nicht geht. Weil es ein eigenständiges Wesen ist. Dieses Wesen lebt in einer ganz anderen Welt, ist eine andere Art, eine andere Gattung. Und da hat man als Mensch nicht reinzufuschen. So sehe ich es. Ja, vor allem, es ist ja auch so, bei den Tieren ist es ja mit sehr wenigen Ausnahmen so, die benutzen diesen Geschlechtsverkehr einzig und alleine zur Fortpflanzung. Mhm. Ich glaube, Delfine sind neben den Menschen die einzigen Säugetiere, die Sex zum Spaß haben. Ist das so bei Delfinen? Ja, Delfine haben auch Sex zum Spaß. Das macht mir die Delfine ja noch sympathischer. Aber es ist natürlich, ich weiß nicht, also... Haben Affen nicht auch einfach Sex zum Spaß? Man sieht doch auf den Affenfelsen immer so die Jungs, wie sie... Naja. Das weiß ich nicht, das könnte sein. Ja. Könnte durchaus sein, weil die sind uns ja doch recht ähnlich. Ja, genau, ganz genau. Aber ich weiß nicht, wenn man mal im Internet Bilder gesehen hat, was mit Tieren innerlich passiert, die eben nicht den aktiven Part übernommen haben, sondern den passiven, wo der Mensch sich quasi am Tier ausgetobt hat, was für Verletzungen da entstehen und wie die Tiere dann leiden, wo wirklich alles quasi kaputt ist. Ich will dir etwas erzählen, Kim, und auch den Zuhörern in der Vorbereitung auf diese Sendung. Habe ich gelesen von einem Vorfall, wo ein Huhn vergewaltigt wurde von einem Mann. Da kann man sich ja vorstellen, dieses Tier vollkommen zerrissen ist und danach sterben wird. Ja. Also das ist einfach... Wusstest du eigentlich, dass das nicht bestraft wurde bisher? Ja. Das wussten ganz viele Leute nicht. Das ist 1969 liberalisiert worden, das Gesetz. Und all die Jahre ist das so dahin gedümpelt. Also vor allem, es ist ja auch so im Dunkeln. Das ist ja sowas... Naja, es, also irgendwie weiß es zwar jeder, dass es das gibt, aber es redet niemand darüber, weil es ist ja, ich sag mal, es ist ja so abartig. Ne, so, für die, die das befürworten, okay. Ja. Ne, jedem das seine, aber ich bin absolut dagegen. Ja. Mit vollstem Herzen. Bist du jetzt, weil ich das Thema vorgeschlagen habe, bist du so darauf gekommen oder hattest du dich schon mal irgendwie damit beschäftigt? Ich bin halt durch meine eigenen Haustiere bin ich halt viel im Internet auch unterwegs und in Foren, da kommt das Thema immer mal wieder vor. Es gab vor geraumer Zeit mal auf Facebook einen großen Aufruf, da gab es eine Demo gegen Tiermissbrauch und da sind halt auch die Befürworter mit ihren Tieren, also mit ihren Hunden aufgetaucht. Und da war das Thema bei uns in der Community relativ groß. Und ich persönlich, also ich bin richtig wütend gerade, weil ich das nicht verstehen kann. Und ja, also das kommt immer mal wieder vor, dass halt jemand erzählt, oh, ich habe das und das gehört, ich habe das und das gelesen und wir unterhalten uns dann auch darüber so und die meisten sind natürlich dagegen. Also ich persönlich kenne niemanden, der dafür ist. Ich auch nicht. Und ich habe fast die Sorge, ich habe vorhin gesagt, man schätzt so um die 100.000. Diese Zahl stammt übrigens von den praktizierten Sodomisten, praktizierenden Sodomisten. Ich sag mal Sodomisten, ist mir lieber als dieses andere Wort. Klar. Ich habe fast die Sorge, dass es noch mehr sind. Aber man weiß es nicht. Ich schätze auch mal. Ich meine, das ist wie mit den Kindesmisshandlungen. Ja. Eine Dunkelziffer gibt es immer. So, liebe Kim, dann danke ich dir für deine Meinungsäußerung und dass du angerufen hast. Gerne. Und wünsche alles Gute. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss, Kim. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf unser Thema nächste Woche. Nächste Woche ist ja auch wieder Themennacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Übrigens nächste Woche Donnerstag, da fällt unsere Sendung aus. Da ist die 1 Live Krone und da ist das Abendprogramm etwas anders gestrickt. Also nächste Woche Donnerstag keine Sendung, aber in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind wir da. Und da haben wir Themensendungen. Das Thema heißt, jetzt beginne ich ein neues Leben. Und nächste Woche Mittwoch möchte ich, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die beschlossen haben, von ganz vorne anzufangen. Zum Beispiel, indem sie ihre Ehe aufgeben oder eine neue Sexualität leben oder ihren alten Job hinwerfen oder das Land verlassen oder vielleicht sogar endlich ein belastendes Geheimnis lüften. Also wer von euch steht jetzt so an der Schwelle, wo ihr sagt, ja, jetzt krempel ich alles um, jetzt beginnt eine neue Zeit und jetzt beginnt für mich ein neues Leben. Wenn ihr mir davon erzählen wollt nächste Woche, freue ich mich, bin gespannt auf eure Geschichten, dann mailt schon mal domian@wdr.de oder ruft dann natürlich auch gerne vor der Sendung nächste Woche oder während der Sendung an. Jetzt weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Helga und Helga ist 71. Guten Morgen, Helga. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Helga. Ich bin im Tierschutz seit 30 Jahren und ich wegen der mit Tieren. Ja. Und da habe ich vor 12 Jahren was ganz Furchtbares erlebt. Ich, als dieser Mensch da gesprochen hat, habe ich wieder so eine Hassschiene geschoben, weil der hatte einen Schäferhund, Mischlingswelpen, eine Hündin natürlich gekauft, sich gekauft und hat die von Anfang an als Sexobjekt missbraucht. Dieses Tier war 5 Jahre lang an der Heizung angekettet, ist nie rausgekommen, ist nur in der Wohnung gewesen. Und durch Zufall ist das rausgekommen. Da ist ein Hausbewohner, er hat wohl mal Müll oder irgendwas rausgebracht und da stand die Tür einen Spalt auf. Und dieser Mensch hat die Hündin da an oder den Hund an der Heizung angekettet gesehen und hat den Tierschutz gerufen. Und wir sind da hingekommen. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Der hatte dieses Tier missbraucht. Alle Öffnungen, die dieser Hund hatte, da hat der seinen Penis reingesteckt gehabt und die, weiß ich was, die war so kaputt, die Scheide, der After, alles, sogar die Ohren. Und der Hund, die Hündin musste eingeschläfert werden. Das war eine Erlösung für die. Wir konnten die nicht mehr retten. Wie war euch denn dann klar, dass der das macht? Ja, das hat man doch gesehen, das hat man doch sofort. Ist ja tierärztlich untersucht worden. Schon alleine, dass dieses Tier, das hatte so ein Stachelhalsband um Hals und da war alles, das ganze Fell weg, darunter war alles vereitert und so weiter. Also dieser Hund, der hatte ein Katzenklo, so eine Art Klo da. Da war Katzenstreu drin und da musste der Hund dann immer reinmachen und so. Also dieser Hund hat nie Gras und Luft oder irgendwas geschnuppert oder irgendwas. Die war nur angesperrt, eingesperrt und der hat die ganze Zeit als Sexobjekt missbraucht. Wie hat denn dieses Tier reagiert, als ihr dann reinkamt? Und das völlig Tier verschüchtert, völlig. Das hat überhaupt keine Reaktion gezeigt. Das war so apathisch, die Hündin war so apathisch. Mein Gott, wie schrecklich. Also wenn das von eurer Seite schon dann befürwortet wurde, dass das Tier eingeschläfert wird, dann muss es ja wirklich ganz schlimm gewesen sein. Ganz schlimm. Die ist untersucht worden dann vom Veterinär und war alles kaputt. Alles war kaputt. So, was ist mit diesem Täter passiert? Es kam zur Gerichtsverhandlung und wir sind natürlich auch da gewesen und so weiter. Es war ja noch D-Mark-Zeit und der hat eine geringe Geldstrafe bekommen. Das waren damals 200 Mark. 200 Mark. Und hat Tierhalteverbot bekommen. Ja, aber bitte, der ist woanders hingezogen, anderen Stadt und hat den gleichen Mist wieder von vorne gemacht. Ja. Wer kontrolliert das? Wer kontrolliert das, genau. Ja, wer kontrolliert das? Hat er das abgestritten? Konnte er ja nicht. Ja, natürlich hat er das abgestritten, aber das konnte er ja nicht. Die Beweise waren die ja klar. Ne? Ärztlichen Dokumente so klar waren, dass man das nicht abstreiten konnte. Richtig, der konnte das nicht abschreiten. Aber ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so einen Hass gehabt, als ich aus dem Gerichtssaal rauskam. Ich habe solche Hassgedanken gehabt, also kann ich gar nicht beschreiben. Mhm. Ich habe immer gedacht, man müsste diesen Menschen auflauern irgendwo und dem auch irgendwas reinschieben. Der müsste genau die gleichen Qualen erleiden oder so. Also da kann man sich gar nicht von frei machen. Ja, wenn man das Gedanken so sieht, ja. Du bist so lange im Tierschutz tätig, ja, sagst du. Ja, 30 Jahre, ja. Über 30 Jahre. Stoßt ihr ab und zu auf solche Fälle? Nee, das war das erste Mal. Weil das so geheim abläuft, ne? Es ist eher so ein Zufall, wenn das rauskommt. Ja, ja, ja. Wie deutest du das denn oder wie bewertest du das denn, dass das so lange fast legal in Deutschland war? Schrecklich, ganz furchtbar. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Kann ich überhaupt nicht. Ich verstehe auch gar nicht, dass das damals 1969 liberalisiert wurde. Warum? Vorher war es ja auch verboten. Ja. Also mir ist das sehr. Wer macht sowas? Mhm. Ja, wer macht sowas? Da muss man sich doch fragen, hat er nicht auch solche Ambitionen oder irgendwas, wenn sowas verabschiedet wird oder wenn so etwas liberalisiert wird oder so weiter. Also da hat man schon verschiedene Gedanken, muss ich sagen. Aber die Zeit ist ja so rum. Im Dezember wird das Gesetz verabschiedet. Ich vermute mal, dass es dann zum 1. Januar in Kraft tritt. Also das wäre so toll. Das wäre sehr gut und ich gehe davon aus, dass das auch so sein wird. Liebe Helga, vielen Dank auch für deinen Anruf noch und dass du uns diese, wenn auch sehr traurige Geschichte erzählt hast. Deine Reaktion fand ich eben übrigens ganz toll. Also das fand ich richtig toll. Ja, die kam aber auch von ganzem Herzen. Das habe ich gemerkt, ja. Das hat man dir wirklich angemerkt. Liebe Helga, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für uns von heute und diese Woche. In der Technik heute Christoph Gellert. Morgen und übermorgen ist Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Dann wieder mit einer freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.